Kapitel 19 von Chinesische Volksmärchen, gesammelt und übersetzt von Richard Wilhelm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 19 – Die Mondfee. Zur Zeit des Kaisers Yao lebte ein Fürst namens Hu Yi. Der war ein starker Held und guter Schütze. Einst gingen 10 Sonnen am Himmel auf. Die schienen so hell und brannten so heiß, dass die Menschen es nicht aushalten konnten. Da gab der Kaiser dem Hu Yi den Befehl, nach ihnen zu schießen. Der schoss nun 9 von den Sonnen herunter. Er hatte aber auch ein Pferd. Das war so schnell, dass es den Wind einholen konnte. Er setzte sich darauf und wollte auf die Jagd. Da rannte das Pferd davon und ließ sich nicht mehr halten. So kam er an den Kunlun-Berg und sah die Königin-Mutter am Jaspissee. Die gab ihm das Kraut der Unsterblichkeit. Das nahm er mit nach Hause und verbarg es im Zimmer. Er hatte eine Frau namens Chang-O, die naschte davon, als er einmal nicht zu Hause war, und sogleich schwebte sie zu den Wolken empor. Wie sie beim Mond angekommen war, da lief sie in das Schloss im Mond und lebt dort seither als Mondfee. Ein Kaiser aus dem Hause Tang saß einmal in der Mittherbstnacht mit 2 Zauberern beim Wein. Der eine nahm eine Bambusstange und warf sie in die Luft. Die wandelte sich zur Himmelsbrücke. Und nun stiegen die 3 zusammen zum Mond hinauf. Da sahen sie ein großes Schloss, darauf stand geschrieben, die weiten Hallen der klaren Kälte. Ein Cassia-Baum stand daneben, der blühte und duftete, dass die ganze Luft von seinem Duft erfüllt war. Ein Mann saß auf dem Baum, der mit einer Axt die Nebenzweige abhieb. Der eine Zauberer sprach, das ist der Mann im Monde. Der Cassia-Baum wächst so üppig, dass er mit der Zeit den ganzen Glanz des Mondes beschatten würde. Darum muss er alle 1000 Jahre einmal abgehauen werden. Dann traten sie in die weiten Hallen. Silbern türmten sich die Stockwerke übereinander. Die Säulen und Wände waren alle aus Wasserkristall. Es waren Käfige da und Teiche. Darinnen waren Fische und Vögel, die bewegten sich wie lebend. Die ganze Welt schien aus Glas zu sein. Während sie noch nach allen Seiten Umschau hielten, trat die Mondfee auf sie zu, in weißem Mantel und regenbogenfarbenem Gewand. Sie sprach lächelnd zum Kaiser, »Du bist ein Fürst der Welt des Erdenstaubs. Du musst Glück haben, dass du hierher gelangen konntest.« Damit rief sie ihre Dienerinnen, die kamen auf weißen Vögeln herangeflogen und sangen und tanzten unter dem Cassia-Baum. Reine, klare Klänge tönten durch die Luft. Neben dem Baume aber stand ein Mörser aus weißem Marmelstein. Ein Hase aus Jaspis zerstieß darinnen Kräuter. Das war die dunkle Hälfte des Monds. Als der Tanz zu Ende war, da kehrte der Kaiser mit den Zauberern wieder zurück. Er ließ die Lieder, die er im Monde gehört hatte, aufzeichnen und zur Begleitung von Jaspisflöten im Birnengarten singen. Ende von Kapitel 19.